In der nun folgenden Erzählung Erschießung eines Elefanten führt uns Orwell in die koloniale Welt des englischen Empire. In Mulmain, Niederburma, verfolgte mich fast die gesamte Bevölkerung mit ihrem Hass, wofür ich nur dieses eine Mal im Leben genügend Bedeutung besessen habe. Ich begleitete damals die Stellung eines Polizeioffiziers in einem der Stadtbezirke, und der auf seine Art kleinliche Hass der Eingeborenen, der sich unterschiedslos gegen alle Europäer richtete, war auf die Dauer schwer erträglich. Den Mut, sich offen aufzulehnen, hatte keiner. Aber wenn eine Europäerin allein über den Basar ging, konnte man sicher sein, dass irgendjemand ihr seinen Betelsaft aufs Kleid spuckte. Als Polizeioffizier war ich natürlich ein besonders lohnendes Objekt. Bei jeder Gelegenheit wurde ich angepöbelt, wenn keine Gefahr damit verbunden war. Stellte mir zum Beispiel einer der kleinen, behenden Burmesen auf dem Fußballplatz ein Bein, während der Schiedsrichter, gleichfalls ein Burmese, zufällig gerade in die entgegengesetzte Richtung sah, brach die Menge vor Vergnügen in ein widerlich johlendes Gelächter aus. Dergleichen ereignete sich in einem fort. Am Ende gingen mir die grinsenden gelben Fratzen der Halbwüchsigen und die Schimpfworte, die sie mir aus sicherer Entfernung nachriefen, furchtbar auf die Nerven. Am schlimmsten waren die jungen Buddhistenpriester, von denen es einige Tausend in der Stadt gab und denen man auf Schritt und Tritt begegnete. Keiner von ihnen schien etwas anderes zu tun zu haben, als an den Straßenecken zu stehen und hinter jedem Europäer herzufeixen. Das Ganze war unangenehm und entnervend. Zu jener Zeit war ich mir bereits im Klaren darüber, was für eine schmutzige Sache der Imperialismus ist und dass es für mich das Beste wäre, so schnell wie möglich den Dienst zu quittieren und meine Koffer zu packen. Meiner Überzeugung nach, insgeheim natürlich, stand ich auf Seiten der Burmesen und war in jeder Hinsicht gegen ihre Unterdrücker, die Engländer. Meinen Dienst hasste ich mehr, als ich zu sagen vermag. In einer solchen Stellung lernt man die hässliche Kehrseite des Empire aus nächster Nähe kennen. Das Elend der Gefangenen, die in stinkenden Käfigen zusammengepfercht hocken, die grauen, ausgemergelten Gesichter der zu langen Freiheitsstrafen Verurteilten, die blutunterlaufenen Hintern derer, die mit Bambusstücken verprügelt worden waren. Das alles belastete mich mit einem unerträglichen Gefühl von Mitschuld. Ich konnte zu nichts in ein richtiges Verhältnis kommen. Ich war jung, hatte keine gute Erziehung genossen und musste mit allen meinen Problemen allein fertig werden, gebunden an die Schweigepflicht, die jedem Engländer im Osten auferlegt ist. Ich wusste nicht, dass das britische Imperium bereits in Auflösung begriffen war und noch weniger, dass es um vieles besser war als die neuen Staatsgebilde, die nach ihm kamen. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich hin und her gerissen wurde zwischen dem Hass auf das Empire, dem ich diente, und dem Hass auf das bösartige kleine Gesindel, das sich alle Mühe gab, mir meine Aufgabe unmöglich zu machen. Einerseits erschien mir die Tyrannei der englischen Rajas als ein nicht abzuschüttelndes Joch, das den unterworfenen Völkern in saecula saeculorum auferlegt war. Andererseits hätte es für mich nichts Schöneres geben können, als einem der hinterhältigsten Buddhistenpriester ein Bajonett in seinen dicken Bauch zu rennen. Solche Gefühle sind normale Nebenerscheinungen des Imperialismus. Man braucht nur irgendeinen anglo-indischen Beamten zu fragen, wenn man außerhalb seines Dienstes unter vier Augen mit ihm reden kann. Eines Tages ereignete sich ein Vorfall, der im Ganzen höchst aufschlussreich für mich war. An sich hatte er keine große Bedeutung, aber er verschaffte mir eine tiefere Einsicht in die wahre Natur des Imperialismus, als ich bisher gehabt hatte, und in die geheimen Triebkräfte, durch welche despotische Regierungen zu ihrer Handlungsweise gezwungen werden. Der zweite Inspektor der Polizeistation der Stadt rief mich frühmorgens an und sagte, ein Elefant sei im Begriff, den Basar zu verwüsten, ob ich nicht hingehen und etwas dagegen unternehmen könnte. Ich wusste zwar nicht, was ich dagegen unternehmen sollte, aber ich nahm mir ein Pony und ritt los. Ich hatte mein Gewehr bei mir, Eine alte Winchester 44, die viel zu schwach war, um damit etwas gegen einen Elefanten auszurichten. Vielleicht, dachte ich, würde der Knall ausreichen, um ihn zu verjagen. Auf dem Weg zum Bazar hielten mich mehrere Burmesen an, um mir zu berichten, was der Elefant trieb. Es war natürlich kein Wilder, sondern ein zahmer Elefant, der einen Koller bekommen hatte. Er war wie alle zahmen Elefanten in diesem Zustand die Nacht vorher an die Kette gelegt worden, hatte sich jedoch losgerissen und war ausgerückt. Sein Mahut, der einzige, der imstande war, unter diesen Umständen mit ihm fertig zu werden, hatte sich sofort an seine Verfolgung gemacht, aber die falsche Richtung eingeschlagen und musste im Augenblick so weit fort sein, dass er vor 12 Stunden nicht wieder zurückerwartet werden konnte. Der Elefant war bei Tagesanbruch unvermutet wieder in der Stadt aufgetaucht. Die Einwohner hatten keine Waffen und waren gegen das Tier vollkommen machtlos. Es hatte bereits mehrere Bambushütten umgerissen, eine Kuh getötet und verschiedene Obststände geplündert und niedergetrampelt. Dann war es auf den Wagen der städtischen Müllabfuhr losgegangen und hatte ihn umgeworfen und schwer beschädigt. Zum Glück hatte der Fahrer vorher absprengen und sich in Sicherheit bringen können. Der zweite Inspektor, ein Burmese, und mehrere indische Polizisten warteten auf mich in dem Viertel, in dem der Elefant zuletzt gesehen worden war. Es war ein ärmliches Viertel, ein Labyrinth elender, mit Palmblättern gedeckter Bambushütten, die sich an einem steilen Hang hinzogen. Ich erinnere mich, dass es ein trüber, erstickend heißer Tag zu Beginn der Regenzeit war. Wir fragten zunächst die Bewohner, wohin sich der Elefant gewandt hätte, bekamen aber, wie gewöhnlich, keine genaue Auskunft. Im Osten ist das nie anders. Aus der Entfernung erscheint ein Vorfall völlig klar. Je näher man aber dem Schauplatz kommt, desto verworrener werden die Angaben. Die einen behaupteten, der Elefant sei in diese, die anderen, er sei in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Wieder andere erklärten, sie hätten überhaupt nichts von einem Elefanten gehört. Ich war schon beinahe geneigt zu glauben, das Ganze sei ein einziger Schwindel, als wir aus geringer Entfernung Schreie hörten. Es war die Stimme einer Frau, die wütend schrie, weg da, Kinder, wollt ihr wohl da weggehen? Gleich darauf kam sie selbst hinter einer Hütte zum Vorschein, eine Schar nackter Kinder mit einer Art Besen vor sich hertreibend. Es war eine alte Frau, der schwatzend und schreiend andere Frauen folgten. Offenbar gab es da etwas, das die Kinder nicht sehen sollten. Ich lief um die Hütte und erblickte am Boden die Leiche eines Mannes. Es war ein Inder, ein schwarzer, dravidischer Kuli, fast nackt. Der Tod konnte erst vor ein paar Minuten eingetreten sein. Die Leute erzählten, der Elefant sei plötzlich hinter einer Hütte hervorgebrochen, habe den Mann angefallen, ihn mit dem Rüssel gepackt, zu Boden geschleudert und dann totgetrampelt. Es war in der Regenzeit und die Erde war aufgeweicht. Der Kopf des Mannes war fast einen Fuß tief in den Boden gestampft. Er lag auf dem Bauch, beide Arme weit ausgebreitet, mit seitlich scharf abgeknicktem Kopf. Das Gesicht war schlammbedeckt, Augen und Mund standen weit offen. Und seine Züge zeigten den Ausdruck unbeschreiblicher Angst. Nebenbei, niemand soll mir erzählen, dass Tote friedlich aussehen. Die meisten, die ich gesehen habe, sahen aus, als hätten sie vor ihrem Ende den Teufel persönlich erblickt. Der Elefant hatte ihm mit seinem Riesenfuß die ganze Haut vom Rücken gerissen. Man hätte ein Kaninchen nicht sauberer abziehen können. Als ich den Toten gesehen hatte, schickte ich einen Polizisten zu einem in der Nähe wohnenden Freund mit der Bitte, mir seine Elefantenbüchse zu leihen. Das Pony hatte ich bereits zurückgeschickt, weil ich fürchtete, es könnte wild werden, wenn es den Elefanten witterte, und mich abwerfen. Kurze Zeit später erschien der Polizist mit der Büchse und ein paar Patronen. Von einigen Burmesen hatte ich inzwischen erfahren, dass sich der Elefant am Fuße des Abhangs in einem Reisfeld aufhielt, nur ein paar hundert Yards entfernt. Ich machte mich auf den Weg. Fast die gesamten Bewohner des Viertels hatten ihre Hütten verlassen und folgten mir. Sie hatten die Elefantenbüchse bemerkt und schrien aufgeregt durcheinander, dass ich den Elefanten erschießen wollte. Solange er nur ihre Hütten verwüstet hatte, hatten sie sich nicht weiter um ihn gekümmert. Jetzt, wo er erschossen werden sollte, sah es anders aus. Jetzt war es für sie eine Belustigung, wie es das auch für eine Volksmenge in England gewesen wäre. Außerdem waren sie auf das Fleisch lüstern. Mir war äußerst unbehaglich zumute. Ich hatte gar nicht die Absicht, den Elefanten zu töten. Nach dem Gewehr hatte ich nur geschickt, um mich notfalls verteidigen zu können. Schließlich macht es mich nervös, einen Haufen Menschen im Rücken zu haben. Hinter den letzten Hütten führte eine geschotterte Straße am Fuß des Abhangs entlang. Jenseits der Straße dehnte sich verschlammtes Ackerland, ein noch unbebautes Reisfeld voller Unkraut, etwa 1000 Yards im Quadrat, dessen Boden durch die ersten Regenfälle völlig aufgeweicht war. Ungefähr 100 Yards unterhalb der Straße stand der Elefant. Er kehrte mir seine linke Flanke zu und graste, ohne von der herannahenden Menschenmenge auch nur die geringste Notiz zu nehmen. Mit dem Rüssel riss er Grasbüschel aus, schlug sie sorgsam gegen sein Knie, um sie von Erde zu säubern, und stopfte sie sich ins Maul. Auf der Straße machte ich Halt. Sobald ich den Elefanten erblickt hatte, wusste ich mit absoluter Gewissheit, dass ich ihn nicht zu töten brauchte. Es ist eine schwerwiegende Angelegenheit, einen Arbeitselefanten zu töten, vergleichbar etwa mit der Zerstörung einer großen, wertvollen Maschine. Wenn es sich irgendwie vermeiden ließ, verzichtete man besser darauf. Aus der Nähe sah der friedlich grasende Elefant nicht gefährlicher aus als eine weidende Kuh. Ich war überzeugt, und ich glaube es auch heute noch, dass ich seinen Wutanfall gelegt hatte. Er würde höchstens noch eine Weile umherwandern, ohne Schaden anzurichten, bis ein Mahut zurückkam und ihn wieder einfing. Ich hatte nicht die geringste Lust, ihn zu töten. Ich beschloss, ihn noch eine Weile zu beobachten, um sicher zu sein, dass er kein weiteres Unheil anrichtete, und dann nach Hause zurückzukehren. In diesem Augenblick fiel mein Blick auf die Menge, die mir gefolgt war. Sie war unheimlich angewachsen, bis auf ungefähr 2000 Menschen, und nahm mit jeder Minute zu. Soweit man sehen konnte, war die Straße nach beiden Seiten versperrt. Ich blickte auf dieses Meer von gelben Gesichtern, über grell bunten Kleidern, alle freudig erregt, glücklich über die willkommene kleine Belustigung. Keine zweifelte daran, dass ich den Elefanten erschießen würde. Sie sahen mir zu wie einem Zauberkünstler, der im Begriff ist, einen schwierigen Trick vorzuführen. Sie verabscheuten mich, aber in diesem Augenblick, mit dem Gewehr in der Hand, lohnte es sich, mir zuzusehen. Mit einem Schlage wurde mir klar, dass ich trotz aller Bedenken den Elefanten würde erschießen müssen. Die Menge erwartete es von mir. Mir blieb gar keine andere Wahl. Ich fühlte den Willen der 2000, der mich dazu antrieb, förmlich unwiderstehlich. Genau in dieser Minute, als ich mit der Büchse in der Hand dastand, wurde mir die ganze Brüchigkeit und Hohlheit der Herrschaft des weißen Mannes im Osten bewusst. Hier stand ich, der weiße Mann, mit einem Gewehr in der Hand, einer Menge von unbewaffneten Eingeborenen gegenüber. Scheinbar der Held des Stückes. In Wirklichkeit eine Gliederpuppe, deren Bewegungen vom Willen der Gelbgesichter hinter mir bestimmt wurde. In dieser Minute wurde mir klar, dass der Weiße durch seine tyrannische Herrschaft sich selber zum Sklaven macht. Er ist nichts als eine hohle Attrappe, die konventionelle Figur des Sahib. Sein Herrentum zwingt ihn, sein Leben lang Eindruck auf die Eingeborenen zu machen oder es wenigstens zu versuchen. In jeder kritischen Lage muss er das tun, was die Eingeborenen von ihm erwarten. Er muss eine Maske tragen, für die sein Gesicht zu klein ist. Mir blieb nichts anderes übrig, als den Elefanten zu erschießen. Ich hatte mich in gewissem Sinne dazu verpflichtet, als ich nach dem Gewehr schickte. Ein Sahib hat die Pflicht, wie ein Sahib zu handeln. Er muss entschlossen erscheinen, er muss wissen, was er will, und dementsprechend vorgehen. Den ganzen langen Weg machen, im Angesicht einer 2000-köpfigen Menge dastehen, ein Gewehr in der Hand halten und sich dann drücken, ohne etwas unternommen zu haben? Nein, das war unmöglich. Die Menge hätte mich einfach ausgelacht. Wo mein Leben und das jedes Weißen im Osten nichts anderes war als ein dauernder Kampf, nicht ausgelacht zu werden. Nichts lag mir ferner, als den Elefanten zu töten. Ich sah ihm zu, wie er die Grasbüschel an seinem Knie ausklopfte, auf die bedächtige, großmütige Art, die Elefanten eigen ist. Ich wusste, dass es reiner Mord war, ihn abzuschießen. In meinem damaligen Alter machte ich mir kein Gewissen daraus, ein Tier zu töten. Ich hatte noch nie einen Elefanten erlegt und auch nie den Wunsch gehabt. Irgendwie kommt es einem ja immer verwerflicher vor, ein großes Tier zu töten. Nebenbei musste man auch den Eigentümer des Tieres in Betracht ziehen. Lebend war der Elefant wenigstens 100 Pfund wert, tot höchstens so viel wie die Stoßzähne, das heißt vielleicht 5 Pfund. Ich wandte mich an ein paar Burmesen, die einen erfahrenen Eindruck machten. Sie waren schon am Platz gewesen, als wir ankamen. Ich fragte sie, wie sich der Elefant die ganze Zeit über verhalten habe. Sie meinten übereinstimmend, dass er sich um niemanden kümmern würde, solange man ihn in Ruhe ließe, aber zum Angriff übergehen könnte, wenn man ihm zu nahe käme. Mir war völlig klar, was ich hätte tun müssen. Auf ihn zugehen, bis auf, sagen wir, 25 Yards, um zu sehen, was er machen würde. Griff er mich an, musste ich schießen. Nahm er keine Notiz von mir, war das Beste, ihn sich selbst zu überlassen, bis der Maho zurückkommen würde. Gleichzeitig wusste ich, dass ich das nicht tun würde. Ich war ein schlechter Gewehrschütze und der Boden so schlammig, dass ich bei jedem Schritt bis über die Knöchel einsinken würde. Falls er mich angriff und ich ihn verfehlte, hatte ich so viel Aussicht, lebend davon zu kommen, wie eine Kröte unter einer rollenden Dampfwalze. Dabei war es nicht einmal so sehr die Sorge um meine Haut, die mich beunruhigte, als vielmehr der Gedanke an die zahllosen gelben Gesichter, die jede Bewegung von mir gespannt verfolgten. Sonderbarerweise bewirkte die Gegenwart der Menge in meinem Rücken, dass ich weniger Angst empfand, als ich vielleicht gehabt hätte, wenn ich allein gewesen wäre. Ein Weißer darf einem Geborenen gegenüber keine Angst haben, und infolgedessen hat er im Allgemeinen noch keine. Was mir wirklich Sorge machte, war die Vorstellung, dass etwas schiefgehen könnte, und ich vor den Augen dieser 2000 Burmesen von dem Elefanten angegriffen, gepackt, zertreten und in einen grinsenden Leichnam verwandelt werden könnte, wie jener Inder, oben am Hügel. Einige würden, falls es dazu kommen sollte, wahrscheinlich in Lachen ausbrechen. Das durfte nie und nimmer geschehen. Also blieb nur der andere Weg. Ich schob die Patronen in das Magazin und legte mich der Länge nach auf die Straße, um zielsicher schießen zu können. Mit einem Schlag wurde die Menge totenstill. Man hörte nur ein tiefes, erleichtertes Aufseufzen aus 2000 Kehlen. Wie im Theater, wenn endlich der Vorhang aufgeht. Die Büchse war eine wundervolle deutsche Waffe mit einem Fadenkreuz im Zielfernrohr. Ich wusste damals noch nicht, dass man sich eine Linie von einem Ohrloch zum anderen denken und darauf halten muss, um einen Elefanten tödlich zu treffen. Da das Tier mir die Flanke zuwandte, hätte ich also genau auf das Ohrloch zielen müssen. Stattdessen zielte ich auf eine Stelle mehrere Inches weiter nach vorn, weil ich annahm, dass sich ungefähr dort das Gehirn befinden müsse. Als ich abzog, hörte ich, wie immer, wenn ein Schuss sitzt, weder den Knall, noch spürte ich den Rückschlag. Dagegen hörte ich den diabolischen Jubelschrei der Menge. Fast in der gleichen Sekunde oder doch so kurz danach, dass man sich kaum vorstellen konnte, dass die Kugel bereits ihr Ziel erreicht hatte, ging eine schreckliche, geradezu unheimliche Veränderung mit dem Elefanten vor. Er fiel nicht. Er schwankte nicht einmal. Aber mit dem ganzen riesigen Leib war eine Verwandlung vor sich gegangen. Er sah plötzlich verfallen aus, in sich zusammengesunken, uralt. Der furchtbare Einschlag der Kugel musste ihn gelähmt haben, ohne ihn niederzuwerfen. Nach einer Zeit, die mir unendlich lang vorkam, in Wirklichkeit mögen es nur ein paar Sekunden gewesen sein, ging er langsam in die Knie. Aus dem Mund troff schleimiger Speichel. Eine grenzenlose Schwäche schien ihn befallen zu haben. Man hätte glauben können, er sei 1000 Jahre alt. Ich feuerte einen zweiten Schuss auf die gleiche Stelle ab. Auch nach diesem zweiten Schuss brach er nicht zusammen. Im Gegenteil, er erhob sich mit entsetzlicher Langsamkeit und kam wieder auf die Beine. Aber sie zitterten und er ließ den Kopf sinken. Ich schoss ein drittes Mal. Diesmal war es das Ende. Man sah, dass der Todeskampf einsetzte. Seine Beine versagten. Fast im Fallen machte er noch eine letzte Anstrengung, um sich zu erheben. Während die Hinterbeine unter ihm nachgaben, bäumt er sich auf wie ein riesiger stürzender Felsblock, der aufschnellt. Sein Rüssel reckte sich wie ein Baum zum Himmel. Zum ersten und letzten Mal stieß er ein lautes Trompeten aus. Dann fiel er um, mir den Bauch zukehrend. Der Fall war so schwer, dass der Boden bebte bis zu der Stelle, an der ich lag. Ich stand auf. Wie eine riesige Flut ergoss sich die Menge bereits auf das verschlammte Reisfeld. Es war offensichtlich, dass sich der Elefant nicht wieder erheben würde. Aber er war noch nicht tot. Er atmete stöhnend in langen, regelmäßigen Abständen. Die eine Flanke seines Riesenleibes hob und senkte sich, mühsam und qualvoll. Das Maul stand weit offen, so dass ich tief in die Höhlung seines blassrosa Schlundes sehen konnte. Eine Zeit lang wartete ich, in der Hoffnung, er würde bald sterben. Aber das regelmäßige Atmen hielt an. Schließlich feuerte ich meine beiden letzten Patronen auf eine Stelle ab, wo ich das Herz vermutete. Ein dicker Blutstrahl, rot wie purpurner Samt, schoss aus der Wunde. Aber er war noch immer nicht tot. Sein Leib zuckte nicht einmal unter den Schüssen zusammen. Ohne Unterbrechung dauerte das qualvolle Röcheln an. Er lag im Sterben. Aber es ging sehr langsam. Der Todeskampf schien sich in einer anderen Welt, weit ab von der unseren, abzuspielen, in der nicht einmal meine Schüsse etwas anhaben konnten. Ich fühlte, dass ich diesem entsetzlichen Stöhnen ein Ende machen musste. Es war mir furchtbar, das gewaltige Tier hilflos daliegen zu sehen, unfähig, sich zu rühren und unfähig zu sterben. Ich ließ mir mein kleines Gewehr geben und feuerte Schuss auf Schuss in den Rachen hinein und auf sein Herz ab. Das qualvolle Röcheln, regelmäßig wie das Ticken einer Uhr, hörte nicht auf. Ich hielt es schließlich nicht länger aus und ging. Später hörte ich, dass es noch eine halbe Stunde gedauert hatte, bis der Elefant starb. Noch bevor ich verschwunden war, rückten die Burmesen mit Beilen und Buschmessern an. Bis zum Nachmittag hatten sie, wie man mir erzählte, das Tier zerlegt und das ganze Fleisch von den Knochen gelöst. Später gab es natürlich endlose Debatten über den Abschuss des Elefanten. Der Eigentümer war außer sich vor Wut, aber da er nur ein Inder war, war er ohnmächtig. Nach den gesetzlichen Bestimmungen hatte ich richtig gehandelt. Ein wild gewordener Elefant musste wie ein tollwütiger Hund erschossen werden, wenn der Eigentümer ihn nicht unter Kontrolle hatte. Unter den Europäern waren die Meinungen geteilt. Die Älteren vertraten die Ansicht, ich hätte richtig gehandelt. Die Jüngeren erklärten es als eine Gemeinheit, einen Arbeitselefanten zu erschießen, nur weil er einen von diesen verdammten Goringi-Kulis getötet hatte, der nicht so viel wert war wie ein Elefant. Ich selbst war ganz froh, dass er den Kuli getötet hatte. Bedeutete es für mich doch die gesetzliche Rechtfertigung meines Vorgehens und diente mir nachträglich noch als hinreichender Vorwand dafür, den Elefanten umgebracht zu haben. Ich habe mich oft gewundert, dass von den Europäern keiner den eigentlichen Grund erriet, warum ich es getan hatte. Nämlich aus Angst, mich lächerlich zu machen.